Last week we spoke about Moses and the burning bush. Letzte Woche haben wir über Mose und den brennenden Busch gesprochen. And how it was a thorn bush. Und das war ein Dornenbusch. And how it was a picture of Moses. Und das war ein Bild von Mose. A picture that of Moses to come. Ein Mose, der kommt. A Moses that would be walking in the presence of God. Ein Moses, der in der Gegenwart Gottes geht. And yet be a man of thorns. Und doch ein Mann mit Dornen ist. A man that naturally would be so quickly consumed by a fire. Ein Mensch, der so schnell von einem Feuer verbrannt wird. And yet his life as a frail human would be in the very presence of God. Und sein Leben als zerbrechlicher Mensch wäre in der Gegenwart Gottes. It's Exodus 33:15. Moses cried out. Und im zweiten Buch Mose 33:15. Lord, if your presence doesn't go with us, wenn deine Gegenwart nicht mit uns geht, then don't send us. Dann schick uns nicht. He would be a thornbush in a fire. Er wäre ein Dornbusch im Feuer. And yet the holiness of God would not consume him. Und doch würde ihn die Heiligkeit Gottes nicht verzehren. Because Moses had a revelation of the mercy seat. Weil Mose hatte eine Offenbarung von der Barmherzigkeit Gottes. Here in 2 Corinthians 12 we find another thorn. Im 2. Korinther 12 sehen wir wieder einen Dorn. In 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Im 2. Korinther 4:7 steht. Paul would say that we have these earthen vessels. Würde Paulus sagen, dass wir dieses irdische Gefäß haben. We have a treasure inside of us. Und wir haben einen Schatz da drinnen. In vessels of clay of earth. In diesen irdischen Gefäßen. And God did it like that for a reason. Und Gott hat das so gemacht wegen eines Grundes. That the surpassing glory, dass die überschwängliche Herrlichkeit, would not be of us but of God. Wäre nicht von uns, sondern eben von Gott. That the power within us would be of God. Dass die Kraft in uns von Gott käme. And that we would know it. Und dass wir das auch wissen würden. So God has chosen humanity. Also hat Gott den Mensch gewählt. In his wisdom. In seiner Weisheit. Black holes. Schwarze Löcher, to reflect his glory, die seine Herrlichkeit reflektieren. 2 Corinthians 12, just very quickly. In 2. Korinther 12 nur schnell. Paul has a vision here. Hat Paulus eine Vision? It's a vision of himself. Eine Vision von sich selbst. And he had been in heaven. Und er war im Himmel. He says it in verse 2. Und in Vers 2 spricht er davon. He calls it paradise in verse 4. In Vers 4 nennt er es das Paradies. He said when he saw this paradise, human words could not even describe it. Und als er dieses Paradies sah, könnten menschliche Worte dem nicht Ausdruck geben. The closest you could get maybe was glory. Das nächste, was eben das beschreiben würde, wäre Herrlichkeit. And he goes on to say. Und er beginnt zu sagen. Verse 7. Because of the surpassing greatness of the revelations, wegen der Außerordentlichkeit der Offenbarung, for this reason, deshalb, the same thing applies to us. Dasselbe lässt sich an uns anwenden. To keep me from exalting myself, dass ich mich nicht selbst erhebe, there was given me a thorn in the flesh. Wurde mir ein Dorn im Fleisch gegeben. Now last week we talked about seeing the glory of God and not the thorns. Letzte Woche haben wir gesprochen darüber, dass man die Herrlichkeit Gottes sieht und nicht die Dornen. Seeing people in Christ. In Christus Leute zu erkennen. Lest we devour one another. Damit wir einander nicht verzehren. All of us have thorns. Wir alle haben Dornen. In our personalities. In unserer Persönlichkeit. In our upbringing. In unserem Aufwachsen. Thorns, things that prick other people. Dornen, die eben andere Leute eben stechen. Why do you say that to me? Warum sagst du das? Why do you laugh like that? Warum lachst du so? Why do you look like that? Warum schaust du mich so schief an? Why do you say such things? Warum sagst du solche unbedachten Dinge? Why is your attitude so abrasive? Warum ist deine Einstellung eben so über alles erhaben? Well, why are you so quiet? Warum bist du so still? Why are you so loud? So laut. Why are you so passive? So passiv. Like just thorns and thorns pricking one another. Dornen und Dornen, die wir einander einstechen. And yet this is the wisdom of God. Und doch ist das die Weisheit Gottes. That we would be thorn bushes within the glory of God. Dass wir Dornbüsche sind in der Herrlichkeit Gottes. Together we would be the temple of God in the Spirit. Und gemeinsam würden wir den Leib Gottes im Geist machen. Now Paul has a thorn here. Nun hat Paulus einen Dorn. Another thorn. Noch einen Dorn. It was given to him. Und der wurde ihm gegeben. A thorn in the flesh. Ein Dorn im Fleisch. A messenger of Satan to torment me. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. To keep me from exalting myself. Damit ich mich nicht überhebe. Paul had seen heaven. Paulus hat den Himmel gesehen. It would have been so easy for him to become arrogant. Und es wäre so leicht für ihn gewesen, arrogant zu werden. Comes to the pulpit. Und er kommt zum Redepult. How many people here have been to heaven? Wie viele Leute hier waren im Himmel? Nobody. Yeah, that's what I thought. Niemand. Ich habe mir gedacht. Hey, I was. Ich war. I saw glory. Ich habe Herrlichkeit tatsächlich gesehen. Exactly. I'll try to tell you what it was like, but ich kann es versuchen, euch zu erzählen, aber I saw it. I was there. Ich habe es gesehen. Ich habe es wahrgenommen. He didn't say that. Selbst wenn er das nicht gesagt hätte. Just the thought of it. Nur der Gedanke daran. If he got in the pulpit and said, "How many people here have ever seen heaven?" Wenn du hier zum Redepult kommst, sagt, wie viele Leute haben den Himmel gesehen? And he knows in his heart that he did. Und in seinem Herzen weiß er hat es gesehen. He could not keep himself from exalting himself. Er könnte sich nicht davon eben überwinden, es nicht wahrzunehmen. Try that again. Take your time. Just try that again. Try it again. Go ahead. He could not keep himself from exalting himself. Er konnte sich selbst nicht daran behindern, sich zu erheben. So God gave him a thorn. Also hat Gott ihm einen Dorn gegeben. Like a big thorn. Einen großen Dorn. Like right on his head, you know? Auf seinem Kopf drauf. Like everywhere Paul would go, there would be this thorn. Wo immer Paulus hingehen würde, er würde diesen Dorn haben. Paul was the kind of guy who didn't have a lot of thorns. Paulus hatte nicht viele Dornen. Right? He feared God. Er hat Gott gefürchtet. He was blameless. Er war völlig fehlerlos. He was raised in a very wonderful culture. Er wurde aufgebracht in einer sehr perfekten raised Kultur. Raised as a Pharisee. Als Pharisäer. The thorns he had were on the inside. Die Dornen, die hatte, waren innerlich. So God gave him one big one on the outside. Also hat Gott ihm einen großen Dorn nach außen gesteckt. Something that would humble him. Etwas, was ihn demütigen würde. So that he would have to trust God. So dass Gott vertrauen müsste. I wonder how many people have a thorn like that today. Ich frage mich, wie viele Leute unter uns diese Dornen mit sich tragen. Turn with me to Exodus chapter 4. Blättern wir in das zweite Buch Mose 4. Exodus chapter 4. 4, zweiter Buch Mose 4. Someone said to me, einmal hat mir jemand gesagt, how do I help my husband who has so many thorns? Jemand fragte mich, wie kann ich meinem Mann helfen, der so viele Dornen hat? What happens if my husband likes his thorns? Was, wenn mein Mann seine Dornen pflegt und mag? Let's look at Exodus chapter 4. Zweites Buch Mose 4. Then Moses said, Moses sagt, what if they will not believe me or listen to what I say? Was ist, wenn sie mir nicht glauben? Because God said, go and deliver Israel. Denn Gott sagte zu ihm, geh und erlöse Israel. For they may say, the Lord has not appeared to you. Denn sie mögen sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Then the Lord said, what is in your hand? Sprach der Herr zu ihm, was ist in deiner Hand? A staff. Ein Stab. Then he said, und sprach, throw it on the ground. Wirf ihn auf die Erde. Sure. So he threw it on the ground. Da warf ihn auf die Erde. And it became a serpent. Und wurde zu einer Schlange. And Moses fled from it. Und Mose lief davon. Now when you've been in the wilderness 40 years, wenn du in der Wüste bist für 40 Jahre, there aren't any serpents that are going to impress you. Da gibt es keine Schlangen, die dich vielleicht noch bedrücken oder beeindrucken würden. But this one did. Diese Schlange hat Moses offensichtlich he took beeindruckt. His staff and he threw it on the ground. Er nahm seinen Stab, warf ihn auf die Erde. And he screamed and fled. Und schrie und lief davon. Sure, Lord, here. Da, Herr. Wah! And whoa! Like, whoa, whoa, whoa, whoa! Und läuft vor der Schlange davon. Just throw your staff on the ground, Moses. Nimm deinen Stab, wirf ihn auf die Erde. Mean like this? So? Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Moses fled. Mose flüchtet. Probably a cobra. Vielleicht eine Kobra. Eine Kobra, die ihn anpeilt. What's in your hand, Moses? Was ist in deiner Hand? A diamond ring. Ein Diamantring. No, not that. Nein. What's in your hand, Moses? A Swiss watch. Eine Schweizer Uhr. Wouldn't it have been great if the power was in the ring? Wäre es nicht großartig, wenn man hier einen kraftvollen Ring hätte? I got a diamond ring I bought from Pharaoh for 15,000 sheep. Ich habe einen Diamantenring um 15,000 Schafe gekauft. Perfect, Moses, perfect. Perfekt. Throw it on the ground. Wirf den Ring auf den Boden. Then it turns into a flower. Und der Ring wird zu einer Blume. So Moses goes into Egypt with his ring. Und dann Mose kommt mit seinem großen Ring nach Ägypten. No, Moses, what do you got in your hand? Was hast du in deiner Hand, Mose? Stick. Einen Stock. How's it smell? Wie riecht der Stock? Is it alive? Lebt er? It's got any branches on it? Hat er irgendwelche Zweige? Anything coming out of this stick, Moses? Irgendwas, was der Stab kann? Can you describe it to me? Kannst du ihn mir beschreiben? It's just a piece of wood. Es ist ein Stück Holz. What do you use it for? Wozu gebraucht man das? I don't know, killing Schnecke. Ja, um eben Slugs. Irgendwelche Schnecken zu ermorden. Mostly lifting up rocks. Vielleicht um Steine eben zu heben. Banging bushes in case there's a snake in there. Vielleicht einen Busch zu schlagen, um die Schlange herauszutreiben. Try to keep away wild dogs. Die wilden Hunde zu vertreiben. Yeah, just things like that. Solche Sachen. You like that stick? Magst du den Stab? It's a piece of junk. Es ist ein Dreck. I can find millions of them. Ein normales Stück Holz. Okay, Moses, take that stick. Nimm den Stock. And throw it on the ground. Und wirf ihn auf den Boden. Suddenly it's this enormous cobra. Und plötzlich kommt diese große Schlange da heraus. Speaks of a lot of things tonight. Und das spricht viel, dieses Gleichnis. It speaks to me of human limitation. Es spricht zu mir über menschliches Beschränkung. Positive and negative. Positiv oder negativ. Human limitation. Menschliche Beschränkung. How many of us here have a stick in our hand? Wie viele von uns haben einen Stab in der Hand? We look at our capacity. Wir schauen uns unsere Fähigkeiten we say, this an. Is all I got. Und sagen, das ist alles, was ich habe. Positive or negative. It positiv could be a weakness. Oder negativ, eine Schwäche vielleicht. It could be a big thorn. Ein großer Dorn. It may be a thorn that God gave you. Vielleicht ein Dorn, den Gott dir gegeben hat. Might be your husband. Vielleicht ein Ehemann. Might be your wife. Oder deine Frau. Might be your son-in-law. Oder vielleicht dein Schwiegersohn. Or your mother-in-law. Oder die Schwiegermutter. Who knows? Wer could weiß. Be your child or your boss. Dein Kind, dein Chef. What do you got in your hand? Was hast du in der Hand? Throw it before the Lord. Wirf es vor den Herrn. And see what God does with it. Und sieh, was Gott damit tut. Moses threw it down, it was a serpent. Mose warf ihn hin und es wurde eine Schlange. But the Lord said to Moses, stretch out your hand and grab it by the tail. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. How many ladies here tonight would like to try that one? Wie viele Frauen würden das gerne versuchen? How many guys here would like to try that one? Oder wie viele Burschen unter uns würden this das machen? This huge poisonous snake. Diese probably. Giftige große Schlange. I mean, he's petrified of it. Er ist versteinert davor. 40 years in the wilderness, but not a snake like this one. 40 Jahre in der Wüste und doch hat er niemals so eine Schlange gesehen. And now he's got to try to grab it by the tail. Und jetzt muss er noch versuchen, diese Schlange am What does that tell me? Was sagt mir das? It tells me to be careful. Es sagt mir, dass ich vorsichtig sein with soll. My limitations. Mit meinen Beschränkungen. There's people here who have weaknesses. Es gibt Leute hier, die haben Schwächen. And you don't realize. Und du erkennst nicht. That weakness can turn into the most unbelievable serpent you've ever seen. Dass diese Schwäche sich zu einer dramatischen Schlange entwickeln kann. Be careful. Sei vorsichtig mit deinen Schwächen. Be careful. Sei vorsichtig. You be careful. You grab that thing by the tail very carefully. Sei vorsichtig mit der Schlange und nimm sie beim Schwanz. Because that thing will turn around and bite you. Denn die hat das Potenzial, dich zu beißen. Now there's a purpose for weakness. Es gibt natürlich für die Schwäche einen Grund. 2 Corinthians 12. Im 2. Korinther 12. In the next verses. In den nächsten Versen. It said, sagt es, when I am weak, I am strong. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Because in weakness the power of God is perfected. Denn in meiner Schwäche wird die Kraft Gottes vollkommen. It's in weakness. Es ist in der Schwäche. That God's power is perfected in my life. Dass Gottes Kraft vollendet wird. And if I've got my life so much together like the apostle Paul did. Wenn ich mein Leben eben so eben zusammengebaut habe. That I don't really necessarily need God. Dass ich vielleicht Gott nicht brauche. Well, God will just send a demon. Dann wird Gott vielleicht einen Dämon schicken. Give me a nice big thorn. Und dir einen Dorn mitten aufs Haupt setzen. Except it'll be turning this way. Aber der wird sich vielleicht auf dich wenden. And he'll force me to need him. Und er wird mich zwingen, eine Not zu haben. Because the curse of the age is independence of God. Weil der Fluch dieses Zeitalters ist eine Unabhängigkeit. We've all got thorns. Wir alle haben Dornen. Every person here is a thorn bush in the flesh. Und jede Person hier mag ein Dornbusch im Fleisch sein. But every one of us here is a consuming fire in the spirit. Aber alle auch von uns sind ein verzehrendes Feuer im Geist. This is the way God made it. Und so hat es Gott auch gemacht. When we walk in the spirit, und wir gehen auch im Geist. We have power with the Lord. Und wir haben Kraft mit dem Herrn. Now watch this. Schaut euch das an. One more time. Noch einmal. But the Lord said to Moses, und der Herr sprach zu Mose, stretch out your hand and grab it by the tail. Nimm deine Hand und nimm es am Schwanz. And he stretched out his hand and caught it. Und da streckte er seine Hand aus und ergriff sie. And it became a staff. Und sie wurde in seiner Hand zu einem Stab. In his hand. In seiner Hand. How many here tonight? Wie viele hier heute Abend? Are limited in our walk with the Lord. Sind vielleicht limitiert in unserem Wandel mit Gott. Because of issues in our lives. Wegen Begebenheiten in unserem Leben. Number one. Erstens. That we don't think we can come into God's presence. Dass wir nicht denken, wir können uns in Gottes Gegenwart befinden. Because His presence will consume me. Weil seine Gegenwart uns verzehren wird. Actually, it will. Und sie wird es auch. Unless the blood covers me, wenn nicht das Blut Christi uns bedeckt, I cannot walk into his presence, kann ich nicht in die Gegenwart Gottes kommen, if I'm not covered with the blood. Wenn man nicht mit dem Blut Christi Exodus bedeckt 12, wird. 13. Im zweiten Buch Mose 14. When I see the blood, wenn man das Blut sieht, I'll pass over. Wird man drüber hinwegschreiten. How many people are not here tonight because they did something this weekend? Wie viele Leute sind hier heute Abend, weil sie etwas am Wochenende getan haben? Accidentally or purposely? Absichtlich oder unabsichtlich? Or carelessly? Oder ohne Bedachtsamkeit? And tonight they're at home. Und heute Abend sind sie zu Hause. With a conscience that condemns them. Mit einem Gewissen, das sie verdammt. And they're thinking I'm not worthy. Und sie denken sich vielleicht, ich bin nicht würdig. Well, the issue was you never were worthy. Das Problem ist, du warst es niemals wert. First of all, second of all, zweitens, where when he sees the blood, he will pass over. Wenn er das Blut Christi sieht, wird er hinweggehen. 1 John 1:9. Im 1. Johannes 1:9. If I confess my sin, he is faithful and just to forgive me. Wenn ich meine Sünde bekenne, ist er treu und gerecht, meine Sünde zu vergeben. So I cover myself with the cleansing blood. Also bedecke ich mich selbst mit diesem Blut. And I enter his presence. Und ich begebe mich in seine Gegenwart. This is the mystery of time. Das ist das Geheimnis der Zeit. That frail human beings. Dass schwache, zerbrechliche Menschen are in his presence. In seiner Gegenwart sind, because of the blood. Wegen dem Blut Christi. And this gives all the glory to Christ. Und damit wird die Herrlichkeit Christus gegeben. All the glory to the nail-scarred hands. All die Herrlichkeit an die nageldurchbohrten Hände. All the glory to Calvary. All die Herrlichkeit, die auf dem Berg geht, auf dem I Jesus am in gestorben his presence. Ist. Ich bin in seiner Gegenwart. And I understand what has happened. Und ich verstehe, was passiert ist. And now I can minister from his presence. Und nun kann ich von seiner Gegenwart aus dienen. What do you have in your hand? Was hast du in deiner Hand? Just limitations. Beschränkungen. Moses, I want you to go and deliver a nation. Du sollst eine Nation erlösen, Moses. What do you got? Was hast du? What do you got in your hand? Was hast du in deiner Hand? A stick. Ein Stab. Well, throw it on the ground. Wirf ihn auf den Boden. Whoa. Power of God. Das ist die Kraft Gottes. That serpent also speaks of the authority of God. Diese Schlange spricht auch über die Autorität Gottes. What do you got in your hand? Was hast du in deiner Hand? A computer? Einen Computer. What do you got in your hand? Was hast du in deiner Hand? What kind of ability? Was für eine Fähigkeit? What kind of limitation? Was für eine Beschränkung? I wonder how many people Ich frage mich, wie viele Leute ihre Fähigkeiten oder Beschränkungen vor Gott geworfen positive haben. Or negative. Negativ oder positiv. Interesting that Moses's limitation die Beschränkung des Mose would now become the deliverance for Israel. Würde nun die Befreiung werden für Israel. His limitation, seine Beschränkung, the Apostle Paul or Saul of Tarsus, oder der Saul von Tarsus, persecuted the church. Der die Gemeinde verfolgt hat. He murdered people. Hat Leute ermordet. When Stephen was being stoned, he put his thumb down. Als Stephanus gesteinigt wurde, hat seinen Daumen nach unten gedreht. In 1 Timothy he says this. Und im 1. Timotheus sagt chapter 1, I was a violent aggressor. Schreibt dass ich ein bösartiger Verfolger war. A blasphemer. Einer, der Gottes Namen in den Schmutz gezogen but hat. I found mercy. Aber ich habe Barmherzigkeit gefunden. I found mercy. Ich habe Barmherzigkeit gefunden. Do you know who I was? Weißt du, wer ich war? I was cursing the name of Jesus. Ich habe den Namen Jesu verflucht. I was violent. Ich war bösartig. I destroyed families. Ich habe Familien kaputt gemacht. I wasn't even satisfied with that. I was on my way to Damascus. Ich war auf meinem Weg nach Damaskus. To get more blood. Um noch mehr Blut anzurichten. And then the Lord appeared to him. Und dann ist der Herr im erschienen. Saul, Saul, why do you persecute me? Und sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? It's hard to kick against the thorns, isn't it? Es ist schwer, gegen diese Dornen anzukämpfen, ist es nicht? To kick against the thorns. Es ist schwer, gegen diese Dornen anzugehen. And that's the light of God, und das ist das Licht Gottes, diese Dornen. That's the conscience, that's the light of truth. Das ist das Licht der Wahrheit, das Gewissen, fighting the truth. Die Wahrheit vielleicht bekämpft. Why do you fight the truth? Warum kämpfst du gegen die Wahrheit an? It's difficult, isn't it? Schwierig, oder nicht? And Saul of Tarsus, und Saulus von Tarsus, this person, diese Person, who was so limited in his understanding, so beschränkt war in seinem Verständnis, would suddenly become the Apostle Paul. Würde plötzlich zu dem Apostel Paul werden. What about us tonight? Wie ist es mit uns heute Abend? Like, what do you face tonight? Wem stehst du gegenüber? If you think right now, und wenn du jetzt nachdenkst, what is my greatest limitation? Was ist meine größte Beschränkung? What do I hate about myself the most? Was ist das, was mich am meisten bedrängt? What would it be? Was würde das sein? What's in my hand? Was ist in meiner Hand? That God could use. Das Gott benutzen könnte. What could I throw before him? Was könnte ich vor ihn werfen? Some meaningless stick. Einen bedeutungslosen Stab. I mean, to us the staff now is a great symbol. Für uns ist der Stab Mose ein großes Symbol. Back then it was just a piece of wood. Damals war das nichts anderes als ein Stück Holz. What about in my own life? Wie ist das nun bei mir? What is hindering me? Was behindert mich? From walking with the Lord. Mit dem Herrn zu gehen. What is hindering some men? Was behindert manche Männer? From following through with their callings. Eben mit der Berufung Gottes durchzuziehen. Is it alcohol? Ist es der Alkohol? Is it drugs? Ist es Drogen? Is it materialism? Materialismus? Is it insecurity? Unsicherheit? Is it bitterness? Bitterkeit? Frustration? What is Frustration, it? Was immer das ist. We have a short time. Wir haben eine kurze Zeit. Such a short time. Eine ganz kurze Zeit. We will go by in history. Wir werden in der Geschichte vorübergehen. We will be standing before the Lord. Und eines Tages vor dem Herrn stehen. Together. Gemeinsam. As a group, we'll be there standing als before the Lord. Gemeinde, wir werden vor dem Herrn stehen. And when we look back, und wenn wir zurückschauen, we will wish we could go back. Werden wir vielleicht wünschen, wieder zurückgehen zu können. And do it again. Und das nochmal zu machen. This is my job. Das ist meine Aufgabe. My job is to get us to see that day now. Meine Aufgabe ist es, diesen Tag schon heute zu sehen. That is my job is to get us to see the unseen. Meine Aufgabe ist es, das das, was man nicht sieht, eben ins Vordergrund zu rücken. To get us to see the things that are eternal. Eben die ewigen Dinge ins Blickfeld zu rücken. To use the illustrations from the Bible. Die Illustrationen der Bibel zu benutzen. So that I can see myself in Moses. Dass ich mich selbst in Mose erkennen kann. Rob Prokop, what do you have in your hand? Robert Prokop, was hast du in deiner Hand? Nothing. Nichts. Some insecurity. Unsicherheiten. I play the accordion. Ich spiele das Akkordeon. I play a little bit of tennis. Und ich kann Tennis spielen. My father was a Tischler. Und mein Vater war Tischler. That's it. So, das ist good. Es. Gut. Sure. Wunderbar. I'll use it. Ich werde das benutzen. I'll transform it. Ich werde es umgestalten. That's all I need. You just tell me what you have there. Sag mir nur, was du hast. And I'll work with it. Und ich werde damit arbeiten. What do we have tonight? Was haben wir heute? We're no different than Moses was. Wir sind nicht anders als Mose. God can transform. Und Gott kann umgestalten. These thorns, diese Dornen, that we hate so much, die uns so sehr bedrängen, they will become your greatest asset. Und sie werden zu deinem größten Schatz. Here's the principle. Hier ist das Prinzip. The thing you despise the most, das, was du am meisten an dir vielleicht think verachtest. Of Moses, the son of Pharaoh's daughter, denk nach über Mose, den Sohn Tochter des who Pharao, had the most expensive spears, der vielleicht die teuersten Speere hatte, the most expensive sword, die teuersten Schwerter, Helm, chariot, horses, Pferde, armor, Rüstung, walked around, ist herumgelaufen, the palace, der Palast, Moses, the man, der Mann, and suddenly he flees to the other side of the wilderness, und plötzlich muss fliehen in die Wüste, and he's walking around, has nothing, und läuft in der Wüste herum und finds hat a stick, findet einen Holzstock, Moses, the man, Moses, der Mann, king of nothing, König von nichts, on the other side, auf der anderen Seite, and this stick, I'm sure, und dieser Stock, ich bin sicher, how often times he looked at it and just laughed, wie oft hat den angeschaut und gelacht. The thing in your life that we despise the most, das in deinem Leben, das du verachtest, is the single most important thing in your life, ist das einzig und wichtigste in deinem Leben, to bring you into this relationship with the Lord, dich in eine Beziehung mit dem Herrn zu bringen. It will drive you there. Es wird dich dorthin drängen. We will try to hide it. Wir werden versuchen, es zu like verstecken. The guy in Mark 3. So wie der Mann in Markus 3. He had the withered hand. Er hatte diese verdorrte and Hand. The Lord said, stretch out your hand. Richte die Hand heraus. Would you stretch it out? Würdest du die verdorrte Hand heraus? All these people? Vor all diesen Leuten? There was a lot of people there. Es waren viele Leute anwesend. A lot of critical people there. Kritische Menschen. And this man who had a withered hand. Der Mensch mit der verdorrten Hand. When you look at it, you just go. Wenn du die Hand siehst, würdest du vor Erstaunen den Luft anhalten. The Lord said, stick it out. Und der Herr hat gesagt, streck sie heraus. You stick it right out. Du streck die Hand heraus. What a step of faith. Was für ein Schritt im Glauben. And suddenly it's healed. Und plötzlich wird diese Hand geheilt. Wow. What's your problem tonight? Was ist dein Problem heute Abend? What eats at you at night? Was nagt an dir? Lay it before the Lord. Leg es vor den Herrn. In 15 years from tonight, in 15 Jahren von heute, you look back, wirst du zurückblicken. And you will know, und du wirst wissen, that thing, dass diese Sache, this despised shepherd's piece of wood, dieser verachtete Stück Holz, suddenly wird plötzlich, was God's very power in your hand, war Gottes Kraft in deiner Hand. And Moses, don't forget one thing. Und Mose, noch eine Sache, vergiss eins nicht. Stick your hand in your coat. Steck deine Hand in deine Tasche. Pull it out. Und nimm sie heraus. Suddenly it was white. With leprosy. Und plötzlich war diese Hand weiß mit Lepra. Moses, don't forget one thing. Vergiss eines nicht. Your heart is desperately wicked. Dein Herz ist verzweifelt schlecht. Now stick it back in. Und jetzt wieder hinein in den Rock. And it was healed. Und es wurde wieder geheilt. The very thing, die Sache, that was the limitation to Moses, die Moses so bedrängt hat, eingeschränkt hat, became the very thing, wurde die Sache, that delivered a nation, die eine Nation befreit hat. And that rod became called the rod of God. Und dieser Stock wurde genannt der Stock Gottes. Wow. Do you have a speech impediment? Hast du eine Schwierigkeit beim Reden? Maybe you're slow. Vielleicht langsam. Maybe your IQ is low. Vielleicht bist du dumm. You don't tell anybody. Du sagst es niemand. Because you're insecure about it. Weil du unsicher bist diesbezüglich. All of us have something. Alle von uns haben etwas. But that thing, aber diese Sache, that very thing, dieser Umstand, is going to be the basis, wird die Grundlage sein, of God working through us, that very dass thing. Gott durch uns arbeitet, genau diese Sache. Do you know, when I was in school, als ich in der Schule war, they kept dropping me down, haben sie mich runterskaliert, because I couldn't read. Weil ich nicht lesen konnte. And I was the nun used to grab me by the ear. Und die Nonne hat mich am Ohr gezogen. And then she honestly she smacked me in the head. Und hat mich am Kopf geschlagen. She said, "You read it. Du liest das you jetzt. Read right what it says there." Lies, was da steht. And I said, "I can't." Ich kann nicht lesen. She would hit me. Hat mich am Kopf. Push me. Hat mich. She said, "Robert, you read right what's there and do it now." Lies das und lies das jetzt. And I couldn't read it. Und ich konnte es nicht. Could not read it. Ich konnte es nicht lesen. Because of a nerve problem. Wegen eines Nervenproblems. I still have it today. Manchmal habe ich es heute noch. I should not be doing what I'm doing. Ich sollte nicht tun, was ich tue. What do you got, Rob? Was hast du, Robert? Well, I can't read. Ich kann nicht lesen. So, I guess I'll never be a preacher. Also ich denke, ich werde nie ein Prediger werden. Oh yeah? Mhm. We'll just see about that. Da werden wir noch sehen. We'll just see about that. Das werden wir noch sehen. God will take the very thing, Gott wird das nehmen, that you despise, das du verachtest. God will take the very thing that you hide from public, das du von der Öffentlichkeit versteckst. And Paul would say, und Paulus würde sagen, I glory in my weakness. Ich verherrliche meine Schwäche. Because when I am weak, denn wenn ich schwach bin, he is strong. Dann ist stark. And that's the bottom line. Und das ist, worauf es ankommt. I don't care if I'm ever going to be a speed reader. Mir ist es egal, ob ich vielleicht kein Schnellleser sein werde. All I care, alles, worum es mir geht, is when I step up to this pulpit, dass wenn ich auf diese Redepult steige, that God is with me. Dass Gott mit mir ist. That's all I care. Das ist es, worum es mir geht. Lord, if you go with me, I'll go. Herr, wenn du mit mir bist, dann gehe ich. But if you don't, I don't want to go. Wenn nicht, dann gehe ich nicht. Here. This is all I got. Das ist alles, was ich habe. Fine. Ist okay. Fine. Okay. That's all I need. Ist alles, was ich brauche. This is our calling. Das ist unsere Berufung. Love the word. Das Wort zu lieben. Love God. Gott zu lieben. And know. Und zu that wissen. God glories. Dass Gott Herrlichkeit He findet. Glories in our weakness. Dass Herrlichkeit in unserer Schwäche findet. He glories in becoming our strength. Findet Herrlichkeit in, dass wir Stärke finden in ihm. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du hier heute. And you've never received Jesus. Und du hast Jesus nie empfangen. If you died tonight. Und wenn du heute stirbst. You have no idea where you would go. Hast du keine Ahnung, wo du hinkommst? Pray with me. Dann bete mit mir heute. Ask Jesus to be your savior tonight. Und bitte, dass Jesus dein Retter wird heute Abend. Pray a prayer of faith. Und bete ein Gebet im Glauben. Pray something like this. Und bete so etwa in der Hinsicht. God in heaven. Gott im Himmel. I want to know you. Ich will dich kennen. I am a thorn bush. Ich bin ein Dornbusch. But I want to be in your presence. Aber ich will in deiner Gegenwart sein. I want the forgiveness. Ich will die Vergebung. That comes through Christ. Die durch Christus kommt. I don't want to hide my weaknesses. Ich will nicht meine Schwäche verstecken. I want to be in your presence. Ich will in deiner Gegenwart sein. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich heute. Wash me clean. Und wasche mich rein. Say these words. Sag diese Worte. God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Say those words. Sag diese Worte. God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Please. Amen. Amen.